Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News gab der südkoreanische Gesamthauptstadt bekannt, dass vom 21. Oktober bis zum 11. November die militärische Übung Hoguk stattfinden wird. In der Zeit der gemeinsamen Übung der Land-, See- und Luftstreitkräfte sollen verschiedene Angriffsübungen wie die Durchführung des Operationsplans der Frontarmee Korps, die Übung zwischen den motorisierten Schützendivisionen für Angriff und Verteidigung, die gemeinsame Seeübung und Landung abgehalten werden. Für einige Übungen sollen auch die US-Truppen eingesetzt werden.